Kruder und Dorfmeister, elektronische Musik ist das Thema heute. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. You've got a passion. You've got a passion. It's called peace. You've got a passion. You've got a passion. It's called peace. Von dem Sampler Vienna Scientist Mama Oliver mit East West. Heute geht's im Soundcheck um die elektronische Szene Wiens, die in den letzten Jahren immer mehr von sich reden machte. Von den Protagonisten dieser Szene wird sie gerne mit Metropolen wie Paris und London verglichen. Eine bunte Mischung aus von Klangästheten, Soundtüftern, Remixern und artverwandten Musikern. Die bekanntesten Aushängeschilder der Wiener Szene sind, das verrät schon der Titel dieser Sendung, Peter Kruder und Richard Dorfmeister. Die beiden verdienen ihr Geld hauptsächlich als Remixer und sind in eine recht gigantische Größenordnung gewachsen. So haben sie vor kurzem einen Remix für Madonna erstellt, aber auch schon für Depeche Mode und einige andere weltbekannte Stars gearbeitet. Sie sind es, die den Blick auf Wien ausgelöst haben. Sie waren es, die Journalisten aus der ganzen Welt an die Donau lockten, um einen näheren Blick in das elektronische Wien zu tun. So hören wir jetzt eine Bearbeitung der Wiener Hip-Hopper Aphrodelics von Kruder und Dorfmeister von ihrer CD The KD Sessions. Und wie fast alles von Kruder und Dorfmeister, die übrigens auch das erste Stück am Anfang dieser Sendung geremixt haben, alles sehr relaxed und unhektisch. Rolling on Chrome von den Aphrodelics im Kruder und Dorfmeister Mix. Let's roll.

Man nennt ihn auch den swingenden Rechtsanwalt. Der Wiener Soundtüftler und Rechtsanwalt Waldeck war das gerade mit seiner Version des Donny Hathaway-Klassikers Children of the Ghetto. Zu finden ist das auf dem Sampler The Eclectic Sound of Vienna Volume 2. Die Macher dieses Samplers beschreiben die Szene in Wien als eine lose, zusammenhängende Gruppierung von Soundfreaks, die in Bars wie dem Dub Club oder der Sound Machine zusammenkommen. Eine Zerstrittenheit gibt es nicht, sondern es findet eher so etwas wie ein Austausch statt. So wird zum Beispiel der eine vom anderen geremixt, mittlerweile auch außerhalb von Wiens Grenzen. Bekannt sind die Sofa Surfers. Hier sind sie mit ihrer aktuellen Single Beans and Rice. Genau wie in Metropolen hierzulande finden sich auch in Wien die Großraum-Discos und die Produzenten von massenkompatibler Tanzmusik. Der Wiener Mike Kay ist als DJ schon eine feste Größe. Unter dem Pseudonym Orgasmo veranstaltet er erotische Abende in Clubs und bringt unter diesem Namen auch seine Stücke heraus. Hier also jetzt Orgasmo mit dem Stück House 6. House Sex. Halb Wien, halb Miami nennt Kurt Duka seine Heimat. Er ist einer der experimentellsten Soundtüftler der Donau-Metropole. Ihn hörten wir mit dem Stück Car. Hören wir bis zu den Nachrichten noch ein Stück aus dem Sampler The Eclectic Sound of Vienna Volume 1. Herbs and Chaos mit Closer to God. In der zweiten Stunde geht's weiter mit elektronischer Musik aus Wien. Getting closer to God. Like they supposed to. Rock you in your face. Come follow me. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land. We be gunning and keep them short crews running like they supposed to. Rock you in your face. Come follow me. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land. We be gunning and keep them short crews running like they supposed to. They're supposed to. getting closer to God in a tight situation there. Deutschland.